heads are balls, your faces are black holes where I'd like to sink into. We dance in silence, we are shy, we are universes in collision. Are black holes where I'd like to sink into. Den Sunday Service, das gerade eben war, eine Dame namens Jay Moon mit ihrem Track Faces. Jay Moon, dann da verbirgt sich eine in Berlin lebende Italienerin, die eigentlich Jessica Einaudi heißt und die gerade eben hier mit The Melt ihr Debütalbum veröffentlicht hat mit 12 ganz ruhigen, aber auch sehr, sehr schönen Songs drauf. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von den Stars. Bored Nothing sind dabei, HGICT. Es gibt Musik von Teenage Guitar, von Kevin Morby, Barbie. Und hier kommt Alex G. Schönster Lo-Fi-Pop hier von Alex G. Der kommt aus Philadelphia und heißt eigentlich Alex Giannascoli. Hat unter seinem Künstlernamen schon, obwohl er erst 21 Jahre jung ist, schon 4 Alben veröffentlicht in Eigenregie, die auf seiner Bandcamp-Seite zum Verkaufen angeboten, inklusive diverser Singles und EPs, die es dort gibt. Und jetzt gibt es sein erstes reguläres, richtiges Album, das heißt auf LP und CD etc. Das heißt DSU betitelt, was man auch DSU heißen mag, keine Ahnung. Aber wer auf schönsten Lo-Fi-Wohnzimmer-Pop steht, der sei hier auf jeden Fall, dem sei das hier ans Herz gelegt. Der nächste Künstler, Rodion G.A., heißt eigentlich Rodion Ladislau Rosco, wuchs in Rumänien auf und macht ziemlich abgedrehte experimentelle elektronische Musik. Behind the Curtain, The Lost Album heißt ein Werk von ihm. Und hier kommt er mit seinem Track Paradox. ziemlich abgedrehter Sound hier von Rodion GA Paradox, dieser Track vom Album Behind the Curtain, The Lost Album als Untertitel. Ja, die Musik hier, die stammt, ihr glaubt es kaum, aus dem Jahre 75, also schon richtig viele Jahre auf dem Buckel. Rodion Ladislau Rosca, wie gesagt, kommt aus Rumänien und hat damals mit zwei Freunden zusammen Musik gemacht und seine Band Rodion GA genannt. Dann kam Ceausescu an die Macht und ja, das mit dem Musikmachen war nicht mehr so einfach. Trotzdem ist diese Platte irgendwie, oder zumindest sind diese Aufnahmen damals entstanden mit Fassgitarre, Synthesizer, Casio Keyboard und was es sonst so gab in Rumänien. Und dann, ja, gab es natürlich keine Platte, weil es war damals in der Zeit nicht möglich, in Rumänien Platten rauszubringen. Bei weitem nicht. Und jetzt ist es irgendwie wieder aufgetaucht, The Lost Tapes oder The Lost Album, wie gesagt. Ja, und die Musik macht Spaß, auch wenn sie manchmal echt ein bisschen anstrengend ist, aber eben gerade der Track war ja wohl hoffentlich Beispiel genug dafür. Bored and Nothing, das ist Fergus Miller, der kommt aus Brisbane, aus Australien, hat früher mal so in der Tradition von 4-Track-Aufnahmen Musik gemacht. Inzwischen ist er bei einem 8-Spur-Gerät angekommen. Some Songs heißt sein neuestes Album und hier kommt er mit Do What You Want Always. Sitting around can't be such hell. Counting teeth and fill your skull. Let's go somewhere. There must be something there. Run, leave your tree, we run. Giving up can't be such fun. I've nothing left. Going off my chest. Let's go somewhere. There must be something there. Nothing, toller Bandname, wie ich finde. Some Songs, das neueste, ich glaube sogar das zweite Album. Zumindest kenne ich nicht mehr, aber es kann sein, dass er schon mehr gemacht hat. Von diesem Herrn, Fergus Miller aus Brisbane, schönster Lo-Fi-Pop aus Australien. Und hier kommt Lo-Fi-Pop aus Dayton, Ohio mit Teenage Guitar. Thank you. in our world. To sleep normalized. With no practice, normalized. Fresh and immediate. Das waren Teenage Guitar und ihr habt sicherlich erkannt, Teenage Guitar ist ein Projekt von Robert Pollard. Den kennt ihr hoffentlich alle von Guided by Voices. Teenage Guitar ist wirklich nur Robert Pollard solo. Warum er dann hier dieses Album nicht unter seinem eigenen Namen veröffentlicht, das bleibt sein Geheimnis. Platte heißt More Lies from the Gooseberry Bush. Das zweite Album von Teenage Guitar und das kommt jetzt mit dem Ende von Guided by Voices. Die Band hat sich ja gerade erst vor 2-3 Jahren reformiert im Original Line-Up. Und Robert Pollard hat wieder mal alle rausgeschmissen und die Band für beendet erklärt. Das Ganze ziemlich spontan. Es wurden noch kurz vorher Konzertdaten angekündigt in den USA. Hardcore-Fans hatten sich schon Tickets und Hotelreservierungen besorgt und natürlich auch schon Flugreservierungen. Und ja, dann kam das aus. Die Tour wurde gecancelt und die Leute waren ziemlich sauer natürlich, weil gebucht ist gebucht. Ne? Wenn man jetzt wieder das Ganze stornieren möchte, muss man zumindest irgendwie ein paar Prozent irgendwie dann doch da lassen. Und ja, warum Robert Pollard sowas macht, auch das bleibt sein Geheimnis. Ja, die Platte hier ist, ja, wenn man die andere Teenage-Gitarre-Platte kennt, die er rausgebracht hat, schon ein bisschen hörbarer. Die erste vor, wann kam die raus? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube so auch ein Jahr oder ein Dreivierteljahr ungefähr. War ziemlich unhörbar mit ziemlich viel trashigen Sachen drauf. Die hier klingen schon fast wie so eine Guided by Voices. Ja, nicht Version, aber zumindest einige Tracks drauf, die vielleicht auch für ein kommendes GBV Album gedacht waren. Hier nochmal ein Track von Teenage Guitar alias Robert Pollard. Der Song heißt Birthplace. Nein, der heißt A Year That Could Have Been Worse. Ja, das mal hier als Statement von Robert Pollard. And it was plainly that one. Tja, das könnte auch schlechter laufen. A Year That Could Have Been Worse. Teenage Guitar alias Robert Pollard vom neuesten Album More Lies from the Gooseberry Bush. Und auch das nächste Pollard-Nebenprojekt, die Circus Devils, haben für die nächsten Wochen schon wieder eine neue Platte angekündigt. Der Typ, der ist wirklich ein Workaholic. Die nächste Band macht auch Lo-Fi-Sounds, allerdings sehr elektronisch und eher dadaistisch von den Texten her. HGIT kommen aus Hamburg, machen irgendwie total krasse Musik, wie ich finde. Vor allem die Texte sind manchmal ziemlich merkwürdig, manchmal auch ziemlich zum Lachen. Mega Bobo heißt das neueste Album von HGIT. Und hier kommt die brennende Kinderjacke. Ich dreh den Gasherd auf, ich nehm die Schlaftabletten raus, ich zünd mir die Kerzen an, ich mach die Stones an, ich leg mich auf das Bett, ich zieh die Hose runter, ich nehm die rechte Hand, ich prüf nochmal alles, ich mach Facebook auf, ich lösche alle meine Freunde, ich installier MySpace, ich zieh die Kinderjacke an, ich mach N3 an, ich stell mir einen Bericht vor, ich seh ein Haus in Flammen, ich spring mit der Jacke. Hilfe, ich bin hochbegabt, ich kann nicht so weiterleben, ich kann nicht mehr. Hilfe, ich bin hochbegabt, ich kann nicht so weiterleben, ich bin nervlich am Ende, ich ruf den Chef von Mercedes an. Ich komm unten an, ich kann noch atmen, ich will noch was sagen. Ich hab mich umentschlossen, ein Reporter fragt mich, ein Kamerateam filmt mich, ein Psychologe fragt mich, ich blinzel mit den Augen, ich sage 5 plus gleich 8, der Psychologe hört mir zu, der Psychologe muss weinen, Karle von Tiedemann kommt vorbei, er öffnet seine Kinderjacke, ich erkenne die rote Jacke, ich erkenne meinen Vater in meiner roten Jacke. Hey, hey, ich bin als Bhagwan Swami. Ganz schön bescheuert, aber ich glaube, das ist dann auch Konzept und soll so sein, absichtlich. HGIT hörten wir gerade, die Band aus Hamburg mit diesem komischen Namen und dieser komischen Musik, die ich aber immer trotzdem total witzig finde. Die brennende Kinderjacke, das Ganze vom neuesten Album Mega Bobo. Was mich ein bisschen nervt bei dieser Platte, bei dieser Band, ist, dass in jedem zweiten Song geht es irgendwie um Hose runter und Hose aus und Hosenschlitz auf und naja, ob die Jungs wohl ein paar Komplexe haben oder auch ein paar Frauen dabei sind, also das kann eigentlich gar nicht der Fall sein. Naja, egal. Purple als nächstes. Die Band kommt aus Texas und ist ein bisschen angepunkt vom Sound her. Ihr Debütalbum haben sie als 409 betitelt. Das ist wohl ihr Postcode, ihre Postleitzahl in Texas. Und wir hören mal rein. Hier kommt Beach Buddy von Purple. We'll be right back. Den Sunday Service und gerade eben Kevin Morby mit seinem Track The Ballad of Arlo Jones. Kevin Morby kommt eigentlich ursprünglich aus New York, glaube ich zumindest, hat dort in diversen Bands mitgespielt, ist vor kurzem nach L.A. gezogen und erst im Sommer gab es hier ein Album der Woche von ihm, Harlem River, betitelt. Die Platte, schon etwas älter, kam, glaube ich, letztes Jahr im Herbst raus. Ich hatte sie aber erst, sehr viel später entdeckt, durch Zufall eigentlich mehr oder weniger, und war so begeistert, dass ich dann im Sommerloch das Ganze zum Album doch erklärt habe. Inzwischen war Kevin Morby auf Tour, vor gut, weiß ich nicht, 5-6 Wochen hat er hier in Hamburg gespielt, auch tolles Konzert. Und jetzt gibt es eine neue Platte von ihm. Ich war letzte Woche im Schallplattenladen und war ganz erstaunt, dort beim Stöbern sein neuestes Werk Still Live zu entdecken. Und die Platte ist natürlich wie immer großartig, wie alles, was Kevin Morby anpasste, wird das ziemlich gut. Deshalb auch hier wieder Album der Woche beim Sunday Service. Nächster Track von ihm heißt Motors Running. Running. Das war ein Track von Kevin Morby vom neuesten Album Still Live. Das ist nicht der einzige Titel, sondern das eigentlich heißt das Album Still Live with Rejects from the Land of Misfit Toys. So zumindest steht es auf dem Albumcover drauf, auf so einem Stein. Also ob das ein Grabstein sein soll, ich glaube eigentlich eher nicht. Eigentlich nur so eine Collage. Aber Still Live, der eigentliche Albumtitel von Kevin Morby. Er ist eigentlich Musiker von Bands wie den Woods und auch bei The Babies spielt er mit. Beides tolle Bands. Die Woods haben eher so einen 60s-Sound. Die Babies eigentlich auch, aber sind ein bisschen gitarrenlastiger, ein bisschen poppiger. Aber seine Solo-Sachen, da greift er wirklich in den großen, bunten Topf der Popmusik. Das Songwriting sehr stark orientiert an die Go-Betweens, Grant McLennan und Robert Foster, so als kongeniales Songwriter-Duo. Das ist hier in Kevin Morby sozusagen in der DNA von ihm vereint. Dann ganz viel Neuseeland-Sounds dabei. The Chills zum Beispiel, wenn da Gitarren geschrammelt werden, hat es sehr viel von der damaligen Band aus der Flying Nun-Ecke. Ansonsten ein bisschen Lou Reed dabei, ein bisschen Simon Joyner. Tolle Platte, toller Künstler. Ich kann euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Kevin Morby hier mit seinem Album Still Live, Album der Woche beim Sunday Service. Hier kommt er nochmal mit All of My Life. inside, but you never came. And you'd call my name just to disappear. I've been put down in a tear. And what if no one comes? No bells to ring, Lord. And what if no one cares? No tales to sing now. All of my life waiting for you, just to be by your side, just to be there too. And you'd call my name, but I never could hear. If you knew my play, then you'd never do what you want. It was only your walls. You never do what you say, or what you say. All of my life, all of my life, all of my life, all of my life. All of My Life. Das war Kevin Morby, der Song vom Album Still Life, sein zweites Werk. Und das ist hier Album der Woche. Beim Sunday Service hört es auch mir auf der Homepage unter der Adresse sundayservice.de im Internet natürlich. Die High Hazels sind aus Sheffield. Wer kommt sonst aus Sheffield? Ich glaube Pulp natürlich, sonst fällt mir da nicht viel ein. Die High Hazels machen ja klassische 80er Jahre Popmusik auf ihrem gleich betitelten Debütalbum, welches gerade eben erschienen ist. Hier kommt ihr Track Valencia. Drifting off in suspense. Where I vanish in hazy days, I lost everything I've owned. Looking from ancient towers, a thought came from losing hours. It feels so strange. Do you think we're still the same? On a river bed we sway, both sailing over. Das war der Track Iceland von Daniel Lanois. Der ist eigentlich eher als Produzent von ganz, ganz großen Alben bekannt. U2 produziert, Peter Gabriel und viele andere namhafte Künstlerinnen und Künstler, die es wirklich bis an die obersten Sphären der Charts und der Verkaufszahlen und des Ruhmes gebracht haben. Daniel Lanois macht auch selbst Musik und da ist er wirklich total ruhig und still und in sich gekehrt. Das klingt dann eher so Soundtrack-artig. Hat gerade eine Platte veröffentlicht, Flash and Machine, und davon eben der gehörte Track. Wie gesagt, Iceland hieß der. Und ja, weil ich wieder Lust auf was Lautes habe, kommen hier die Black Bananas, die Band um Jennifer Herrema. Kennt ihr vielleicht noch von Benzie Royal Trucks? Hier kommt ihr Track Give It To Me. You got to dig deep when you give it to me. When you give it up, it's not enough. It's not enough. What you give to me, what you give to me, it's not enough. My favorite charities. Oh, Give It To Me. Das waren die Black Bananas. Der Track vom Album Electric Brick Wall. Tolle Platte hier von der spannenden Band von Jennifer Herrera. Die Dame, die hinter diesem Projekt steht, mit noch ein paar anderen Leuten. Aber sie ist das Aushängeschild und natürlich auch der kreative Kopf von diesen Black Bananas. Das war's hier mit dem Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Den Rausschmeißer, die machen die Stars, eine Band aus Kanada, die vor vielen, vielen Jahren, 13 sind es auch schon, 14 sogar, gegründet wurde und die so ein bisschen verbandelt sind mit Broken Social Scene, sind beim gleichen Label, auch die Mitglieder, glaube ich, tauschen sich hier und da mal aus. Kopf von den Stars ist Torquil Campbell und Amy Millen und Evan Cranley, die drei machen das Songwriting und stehen sozusagen ganz vorne auf der Bühne. Neuestes Album von den Stars trägt den Titel No One Is Lost und hier kommen sie mit From The Night. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Opposite side of the light, from the twin planet we never see, from downtown eternity, from the night, from the empty and glittering towers, from the faces you glimpse through the glass, from all of the dead hours, from the night. Here's a message to all of you sleeping. Every dream in your head as you lie in your bed is worth keeping. And she said, I don't care. And then we're walking home. I wanna be with you, don't wanna be alone. someone's like you. There's someone waiting for you. And they're from the night. Midnight out on the floor. It's two, then three, then four. And then we're walking home. I wanna be with you, don't wanna be alone.